Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland verschuldet. Außerdem war viel Sachvermögen zerstört worden. Genauso ging es den alliierten Staaten. Frankreich erhob deshalb eine außerordentliche Kapitalabgabe auf große Vermögen. In Deutschland wurde ebenfalls eine progressive Vermögenssteuer sowie eine Sonderabgabe auf Privatvermögen eingeführt, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Durch diese Umverteilung wurde das Land zu einem der egalitärsten Europas. Die Verteilung des Vermögens zwischen den obersten 10% und den unteren 90% klaffte weniger weit auseinander als vor dem Krieg. Die Babyboomer-Generation, also diejenigen, die in den Nachkriegsjahren geboren wurden, werden heute von den Jüngeren beneidet, weil sie viel Wohlstand mit relativ wenig Einsatz erwirtschaften konnten. Von ihren Einkommen konnten sie Häuser für ihre Kleinfamilien bauen, ihre Renten sind sicher. Aber es ist nicht die Schuld der Babyboomer, dass sie heute auf Vermögen sitzen, das ihre Kinder durch Arbeit niemals erwerben könnten. Es sind politische Entscheidungen, die diese Asymmetrie auslösten. Seit den 80er Jahren hat sich die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland wieder geöffnet. Einerseits liegt das schlichtweg daran, dass nach der Angleichung durch den Zweiten Weltkrieg eine Phase erreicht war, in der manche zu besonders großen Gewinnern wurden, und dann an der Abschaffung der Vermögenssteuer 1996 und daran, dass sich sogar in der Sozialdemokratie der Glaube durchgesetzt hatte, ein freier Markt sei modern.